I want to read the sermon that Paul preached at Mars Hill. Ich möchte die Predigt vorlesen, die Paulus am Marshügel vorgetragen hat. In Athens. In Athen. And it's very interesting. Es ist sehr interessant, diese Predigt. I'll just read it, and starting with verse 22. Ich werde sie lesen, beginnend mit Vers 22. But he's speaking to Epicureans and Stoic philosophers. Er spricht zu den Epikureern und anderen Philosophen. Epicureans were like the younger brother. Epikureer waren wie die junge Brüder. And the story of the prodigal son. Wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. And the Stoics were like the older brother. Und die Stoiker waren wie die älteren Brüder. The Epicureans believe enjoy life. Die Epikureer glauben, dass man das Leben genießen sollte. That's their philosophy, enjoy life. Das ist ihre Philosophie, das Leben zu genießen. Live stress-free. Lebe ohne Stress. Pain-free. Ohne Schmerz. And live comfortably. Und gemütlich. Exactly. A little bit like Austria, right? Ein bisschen wie Österreich. The Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Stoics were, their philosophy was endure life. Die Stoiker haben daran geglaubt, dass man das Leben durchhalten muss. Endure. Also be disciplined, diszipliniert sein, and grow and just develop yourself. Wachsen und sich selbst weiterentwickeln. Epicureans, they believed in the gods. Die Epikureer haben an die Götter geglaubt. But they did not believe the gods are personal. Aber sie haben nicht daran geglaubt, dass die Götter Personen waren oder persönlich waren. Any interest in our affairs. Und dass sie ein Interesse an unseren Angelegenheiten hätten. And the Stoics believed that God was the universe. Und die Stoiker haben geglaubt, dass Gott das Universum ist. That they are the same. Dass das dasselbe ist. So he's speaking to them. Also spricht Paulus zu ihnen. Because they invited him. Weil sie ihn eingeladen haben. And so he says these words. Und er sagt folgende Worte. Men of Athens. In verse 22. Men of Athens, I notice that you are very religious in every way. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. For as I was walking along, I saw your many shrines. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen. And one of your altars had this inscription on it. Und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben. To an unknown God. Dem unbekannten Gott. Now, could you imagine living your life and having no idea who God is? Könnt ihr euch vorstellen, ein Leben zu leben und nicht zu wissen, wer Gott ist? You didn't grow up in a Christian culture. Er ist aufgewachsen in einer christlichen Kultur. You did not grow up in a Christian culture. Er ist nicht in einer christlichen Kultur aufgewachsen. There was no Christmas. Da war kein Weihnachten. There was no Easter. Da war kein Ostern. You never heard of Christ or God or the Trinity or anything. Er hat noch nie von Christus, Gott oder der Dreieinigkeit gehört. Just totally in the dark. Also völlig im Dunkeln. And you write to the unknown God. Und er schreibt dem unbekannten Gott. And then he continues. Und dann geht's weiter. This God, whom you worship without knowing, is the one I'm telling you about. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. He is the God who made the world and everything in it. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Now think of how it's hitting their ears. Und right? Denkt daran, wie das auf ihre Ohren trifft. The universe is God. Das Universum ist Gott. Other ones believe the gods exist, but they have no interest in us. Die anderen glauben, die Götter existieren, aber haben kein Interesse an uns. And he says. Und er sagt. He is God who made the world and everything in it. Gott hat die Welt gemacht und alles, was darin ist. Since he is Lord of heaven and earth, der Himmel, der Herr des Himmels und der Erde, he doesn't live in man-made temples. Wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. And human hands cannot serve his needs. Und lässt sich nicht von Menschenhänden dienen. For he has no needs. Wie einer, der etwas nötig hätte. This is incredible definition on God. Das ist eine unglaubliche Definition dessen, was Gott ist. He himself gives life and breath to everything. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. And he satisfies every need. Und er befriedigt jedes Bedürfnis. From one man he created all nations throughout the whole earth. Und er hat aus einem Mann das ganze Menschengeschlecht gemacht. Wow, I wonder if there were any evolutionists there. Wow, ich frage mich, ob irgendwelche evolutionären Menschen dort waren. Have you ever seen that movie Star Wars, the first movie? Habt ihr Star Wars, den ersten Film gesehen? Luke Skywalker and what was his name? Luke Skywalker und wie hat der Solo, andere geheißen? Something Solo. Han Solo, right? You remember when they walk into that bar? Erinnert euch, wie sie in diese Bar reingehen. All these like strange creatures. Und all diese komischen Kreaturen some herumsitzen. Some have big noses and some have like five eyes and. Manche mit fünf Augen, manche mit krummen Nasen. And huge heads and small heads. Manche and mit zehn Händen, großen Köpfen. Just super weird people. Also ganz komische Menschen. If evolution was true, that's what we would look like today. Wenn die Evolution wahr wäre, dann würden wir wahrscheinlich so aussehen. How come we all look very much the same? Wie kann das sein, dass wir alle so ähnlich aussehen? From every nation. Aus jeder Nation. How come there are not nations with people who have heads 10 times bigger than ours? Wie kann das sein, dass es keine Nation gibt, wo es Menschen gibt mit 10-mal so großen Köpfen? And three hands and oder drei Händen, four feet and oder vier Füßen. All kinds of stuff like that. Oder andere Dinge. How come we're so similar? Wie kommt es, dass wir uns so ähnlich sind? Maybe it's just exactly true what he says. Vielleicht stimmt genau das, was er sagt. From one man he created all nations throughout the whole earth. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. If you look at the Gospel of Luke, wenn ihr das Johannes das Lukas Evangelium anschaut, Kapitel 3. Luke takes Jesus' genealogy all the way back to Adam. Beschreibt Lukas die Geschichte von Jesus ganz zurück bis Adam. And he continues. Und es geht weiter. What's that? Geschlechtsregister. He decided beforehand when they should rise and fall. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. And determined their boundaries. Und in welchen Grenzen sie his wohnen purpose, sollen. His purpose for the nations was to seek after God. Sein Zweck für die Nationen war, dass sie Gott finden. That's his purpose for Austria. Und das ist sein Zweck für Österreich. That we seek after him. Dass wir ihn suchen. And perhaps feel their way toward him and find him. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden können. Listen to this. Though he is not far from any one of us. Und fürwahr, er ist nicht fern von einem jeden von uns. So he's reachable by any person on this earth. Das heißt, man kann ihn erreichen für jeden. He is not far. Er ist nicht weit weg. If we seek him, we'll find him. Wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. And I love this part. Und ich liebe diesen Teil. For in him we live and move and exist. Denn in ihm leben, weben und sind wir. We are his offspring. Wir sind seine Kinder, sein Geschlecht. God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. Gott hat die Ignoranz der Menschen in früheren Zeiten übersehen. But now he commands everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to him. Aber jetzt befiehlt er den Menschen, sich von ihren Sünden zu bekehren und zu ihm zurückzukehren. For he has set a day for judging the world with justice by the man he has appointed. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will. He proved to everyone who this is by raising him from the dead. Mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. What a bold statement. Was für eine mutige Aussage. He proved to everyone. Er hat es jedermann bewiesen. If you investigate the resurrection or the claim of the resurrection, wenn du dich mit der Auferstehung beschäftigst und auch the claim, die Behauptung der Auferstehung, you come up with these facts. Dann kommen folgende Fakten zutage. The enemies of Jesus killed him. Die Feinde von Jesus haben ihn getötet. They crucified him. Sie haben ihn gekreuzigt. They knew that he had said he will rise after 3 days. Sie wussten, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. So to make sure that he would not be stolen. Und um sicherzugehen, dass er nicht gestohlen werden würde. They sealed the tomb. Haben sie das Grab versiegelt. With Roman authority. Mit römischen Soldaten. With Roman seals. Mit einem römischen Siegel. Roman guards. Römischen Soldaten. Not one guard. Nicht nur eine Wache. Possibly 16 to 60 guards. Wahrscheinlich zwischen 16 und 60 it Wachen. It was a guard. It was a unit. Es war eine ganze Wachmannschaft. The dead body of Jesus was in Roman authority. Der tote Körper von Jesus befand sich unter römischer Autorität. And after 3 days, und nach 3 Tagen, he was missing. War er weg. He was missing. Er war verschwunden. And then believers began to say, "We've seen him." Und Gläubige haben angefangen zu sagen, wir haben ihn gesehen. And Christianity was birthed. Und das Christentum wurde geboren. Within 25 years, it swept through the whole Roman Empire. Innerhalb von 25 Jahren hat das gesamte Römische Reich erreicht. And beyond. Und weiter. Because people said they saw him. Weil Menschen gesagt haben, sie haben ihn gesehen. Disciples saw him. Jünger haben ihn gesehen. And they died for him. Und sie sind für ihn gestorben. Now all the Roman authorities had to do. Alles, was die römischen Autoritäten tun mussten, was just present the body. War einfach die Leiche zu präsentieren. They had the body. Einfach die Leiche zu präsentieren. The enemies had the body. Die Feinde hatten den Leib. The Jews had possession of the dead body of Christ. Die Juden hatten den toten Körper von Jesus. Where is he? Wo ist er? You had him. Ihr hattet ihn. What happened? Was ist passiert? We'll tell you what happened. Wir sagen euch, was passiert. He rose from the dead, just like he said he would. Er ist wieder auferstanden, so wie er gesagt hat. And you who can disprove it. Und ihr, die das beweisen könnt. Disprove it. Gegenbeweisen. Cannot disprove it. Könnt das eigentlich nicht gegenbeweisen. Because we're right. Weil wir recht haben. And God proved it to the whole world. Und Gott hat es der ganzen Welt bewiesen. Anyone can research the facts. Jeder kann diese Fakten nachschlagen und erforschen. I want to go back to a statement. For in him we live and move and exist. Ich möchte zurückgehen zu einer Aussage, und zwar in ihm leben, weben und sind wir. I spent the last 2 weeks just thinking about why I exist. Not why, but just the fact that I exist. Ich habe die letzten 2 Wochen damit verbracht, darüber nachzudenken, warum ich lebe oder die Tatsache, dass ich lebe. Think about it. You exist. Denk drüber nach. Du lebst. In God we live and move and exist. In Gott leben, weben und sind wir. But it's only for a short time. Aber nur für eine kurze Zeit. So far. Bis jetzt. Some of us like 20 years. Sowas wie 20 Jahre. How many people under 20 years old? Raise your hand. Wie viele sind unter 20? You only exist less than 20 years. Es gibt euch erst weniger als 20 Jahre. I exist 42 years now. Ich existiere schon 42 Jahre. Plus 11. Okay. I exist 53 years. I did not exist before. Ich existiere schon 53 during the Jahre. Second World War, during the Second World War, we did not exist. Während des Zweiten Weltkriegs gab es uns nicht. During the flood of Noah, we did not exist. Während Noahs Flut gab es uns auch nicht. Before the earth was created, we did not exist. Bevor die Erde geschaffen wurde, gab es uns auch But nicht. But God existed. Aber Gott gab es schon. When God created all the angels, als Gott alle Engel gemacht hat, we did not exist. Gab es uns nicht. Nobody said, "Hey, you know what? I think Rob Prokop would like to be here and see this." Niemand hat gesagt, Rob Prokop wäre gerne hier. Der würde das gerne sehen. He's really missing something. We can't. Der würde echt was verpassen. Can't do this without him. Du kannst das nicht machen ohne ihn. Well, he did. Aber er hat das gemacht. I wasn't there, never saw it. Ich war nicht dort, ich habe es nie gesehen. Everything that's happening in heaven right now. Alles, was jetzt im Moment im Himmel stattfindet. There's a lot of stuff happening up there. Und es passiert ganz schön viel im Himmel im Moment. I've never seen it. Ich war nicht dort, ich habe es nicht gesehen. It's not dependent on me. Es ist auch nicht abhängig von If mir. If I was never born. Wenn ich nie geboren wäre. It would still happen. Es würde trotzdem passieren. But isn't it strange? Aber ist das nicht komisch? How can something exist if I don't exist? Wie kann etwas existieren, wenn ich nicht existiere? That's bizarre. Das ist doch bizarr. How can something exist if you don't exist? Wie kann etwas existieren, wenn du nicht existierst? What if I wasn't born? Was ist, wenn ich nicht geboren What worden if wäre? My dad had died in the Korean War? Was ist, wenn mein Vater im koreanischen Krieg umgekommen when wäre? He was captured? What if they killed him? In seiner Gefangenschaft, was ist, wenn er and umgebracht worden I didn't wäre exist. Und ich nicht geboren and worden I wasn't wäre here today. Und ich heute nicht hier wäre and we never knew each other. Und wir würden uns nicht kennen. That would be strange. Das wäre doch komisch. For me. Für mich. Nothing. Nichts. No existence. Keine Existenz. Just like Nothing. Einfach nichts. Nothing, not even like consciousness. There's nothing. Nicht mal Bewusstsein, gar nichts. And yet everything else existed. Und trotzdem gab es alles andere. Isn't that bizarre? Ist das nicht komisch? Could it have existed if I don't exist? Könnte es das gegeben haben, obwohl es mich nicht gegeben hat? Yes. Ja. What does it tell me? Was sagt mir das? That my existence. Dass meine Existenz. Rob Prokop. Rob Prokop. Is that who I am? Ist das, wer ich bin? My father wanted to name me Emil. Mein Vater wollte mich Emil nennen. After my uncle in Slovakia. Nach meinem Onkel in der Slowakei. Could you imagine me playing baseball in America as Emil? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich Baseball in den USA spiele als Emil? Okay, the next batter is Emil Prokop. Okay, der nächste Schläger ist Emil Prokop. Emil, where'd you get that name from? Woher kommt dieser Name? My mother said his name is Robert. Meine Mutter hat gesagt, sein Name ist Robert. Like Robert Taylor, his name is Robert. Sein Name ist Robert. Just give him an American name. His name is Robert. Gib ihm einen amerikanischen Namen. But is Robert. That me? Ist das, bin das Am ich? I like Robert Prokop? Bin ich Robert Prokop? What if they name me Freddy? Was ist, wenn sie mich Freddy genannt What hätten? If I was Pastor Freddy? Was ist, wenn ich Pastor Freddy heißen würde? Or Rich. I was Pastor Richie. Oder Pastor Richie. Like, who am I? Also, wer bin ich? There are five foundational questions. Es gibt fünf grundlegende Fragen. The greatest questions that can be asked. Die größten Fragen, die gestellt werden können. Number one, who am I? Erstens, wer bin ich? Who am I? Wer bin ich? If I wasn't born, wenn ich nicht geboren wäre, would everything else exist? Würde alles andere existieren? Who am I? Wer bin ich? When I was in England, I met this preacher named Baylis Conley. Als ich in England war, habe ich einen Prediger kennengelernt mit Namen Baylis. Baylis. A funny name, Baylis. Ein ziemlich lustiger Name, Baylis. Baylis Conley. Baylis Conley. He's very popular on TV. Er ist sehr bekannt im Fernsehen. So he was in England. I went up to him. We talked for a while. Und wie ich in England war, bin ich zu ihm hingegangen, habe mit ihm gesprochen. And I said, by the way. Und ich habe gesagt. How did you get the name Baylis? Übrigens, wie kommst du zu diesem Namen Baylis? He said, "Well, my great-grandfather." Er sagt, sein Urgroßvater. Was a soldier. War ein Soldat. He fought for Teddy Roosevelt. Er hat für Teddy Roosevelt gekämpft. He was one of the Rough Riders. I don't know if you know that. A Rough Rider. It was a special unit. Es war eine spezielle Einheit. And they went and fought in South America. Und sie haben in Südamerika gekämpft. And during one particular battle, he was seriously wounded. Und in einem speziellen Kampf wurde er verwundet. And he would have bled to death on the battlefield. Und er wäre zu Tode verblutet auf dem Schlachtfeld. But another soldier, aber ein anderer Soldat, at his own risk, zu seinem eigenen Risiko, at great risk, dragged him off the battlefield. Mit großem Risiko hat er ihn vom Schlachtfeld gezerrt. And saved his life. Und sein Leben gerettet. And his family name. Und sein Familienname was Baylis. Was war Baylis? And out of appreciation. Und aus Wertschätzung heraus. For saving his life. Dafür, dass er sein Leben gerettet and that hatte. He could have children. Und dass er Kinder haben who kann, could have children. Die wiederum Kinder haben he können. He named his sons Baylis. Hat er seinen Sohn Baylis genannt. That man named his son his first name Baylis. Und dieser Mann hat wiederum seinen Sohn mit ersten Namen Baylis genannt. And all the firstborn sons were named Baylis. Und alle erstgeborenen Söhne hießen Baylis. Just out of appreciation of life. Einfach aus einer Wertschätzung dem Leben gegenüber. That we exist. Dass wir existieren. Imagine in the Second World War. Stell dir vor, den Zweiten Weltkrieg. All the 19, 20-year-old kids that were killed. Die ganzen 19- und 20-jährigen Burschen, die umgekommen that sind. Never had children. Die nie Kinder haben. All those children never existed. All diese Kinder, die nie geboren wurden. They never existed. They were exactly like us. Die wären genauso gewesen wie wir. And yet, we're here today. Und dennoch sind wir heute hier. I exist. Ich existiere. They call me Rob. My mother called me Rob. Ich heiße Rob und meine Mutter nennt Everybody mich calls Rob. Me Robert, but who am I? Jeder nennt mich Rob, aber wer bin ich? Who am I? Wer bin ich? Number two, where did I come from? Nummer zwei, woher komme ich? I'm on this planet at this time. Where did I come from? Ich bin auf diesem Planeten zu dieser Zeit. Wo komme ich her? Number three, why am I here? Nummer drei, warum bin ich hier? Number four, how should I live? Viertens, wie soll ich leben? And number five, where am I going? Fünftens, wohin gehe ich? So who am I? Also wer bin ich? Where did I come from? Woher komme ich? Why am I here? Warum bin ich hier? How shall I live? Wie soll ich leben? Where am I going? Wohin gehe ich? These are five questions that are in everyone. Das sind fünf Fragen, die in jedem von uns drinnen Whether sind. They ever reach our conscious mind, these are five questions that just kind of bubble underneath the surface. Egal, ob sie jemals unser Bewusstsein erreichen, aber das sind fünf Fragen, die immer in unserem Unterbewusstsein mitschwingen. Our existence. Unsere Existenz. The fact that you're sitting here today as a human being. Die Tatsache, dass du heute hier sitzt als Mensch. That you can be a partaker of human life. Dass du teilnehmen kannst am menschlichen Leben. Is a miracle of miracles. Ist ein Wunder der Wunder. That the sperm that brought conception, brought your conception. Dass das Sperma, das dich gezeugt hat, was competing against 100 million other sperm cells to reach your mother's egg. Hat gekämpft gegen hunderttausende andere Spermien, um das Ei deiner Mutter zu erreichen. 100 Millionen. 100 million. 100 million of your brothers and sisters were competing with you. 100 Millionen von Brüdern und Schwestern haben es mit dir aufgenommen, to reach that egg. Um dieses Ei zu erreichen. And you did it. Und du hast es geschafft. How you did it? You did it. Wie du es gemacht hast, do you know hast the odds of you doing that? Weißt du, wie das vonstatten gegangen ist, dass du das geschafft hast? Like hitting the lottery ticket 10 times in a row. Das ist so wie im Lotto zu gewinnen, 10-mal hintereinander. I go to the lotto, I say, give me a ticket. Ich gehe zum Lotto und sage, gib mir ein Ticket. I won. Ich habe gewonnen. Give me another one. Gib mir noch eins. I won. Ich habe gewonnen. Give me another one. Gib mir noch eins. I won. Ich habe gewonnen. Give me another one. Noch eins. I won. Ich habe gewonnen. Another one. Noch eins. I won. Ich habe gewonnen. Five in a row. One more. Again. Fünf noch. Oh noch my eins. Gosh. One more. Seven noch. In a row. Oh my gosh. Siebenmal hintereinander. Give me one more ticket. Noch ein Ticket. Again. It's noch eight. Mal. One more ticket. I won again. That's impossible. Es ist unglaublich. Ich habe schon wieder gewonnen. One more ticket. Noch eins. I won again. Ich habe schon wieder gewonnen. I'm born. Ich bin geboren. I'm conceived. I'm conceived. Ich bin geboren. Where am I? Wo bin ich? What am I? Wo bin ich? Where am I? I hear some noise. Ich kann etwas hören. Where am I? And then suddenly the day comes and whoosh. Und eines Tages passiert es dann. And you hear, You come into the world and you think, du kommst auf die Welt. I exist. Ich existiere. Who am I? Wer bin ich? That was our first thought. Who am I? Das war der erste Gedanke. Wer bin ich? Where did I come from? Woher komme ich? Why am I here? Warum bin ich hier? How shall I live? Wie soll ich leben? And where am I going? Und wo gehe ich hin? I was born. Ich bin geboren worden. Our existence is so incredible. Unsere Existenz ist sowas Unglaubliches. Just that is incredible. Nur das alleine ist schon unglaublich. But the fact that your father and your grandfather, aber die Tatsache, dass dein Vater and his father, und dein Großvater his grandfather, und dein, sein Vater and his father and his grandfather, und sein Vater und sein Großvater all the way back to Adam, ganz zurück bis Adam did not get killed, nicht umgekommen sind to break the line, um diese Linie zu unterbrechen. If we can go back and study, wenn wir uns das anschauen können, how many times that line almost got broken, wie oft diese Linie schon fast unterbrochen wurde, where my father was almost killed in Korea, als mein Vater in Korea fast umgekommen wäre, and maybe wäre. His father was almost killed in a car accident, und sein Vater fast in einem Autounfall umkam, before their son was conceived, bevor noch ihr Sohn gezeugt wurde, we would have a heart attack. Wir würden eine Herzattacke haben. We would say, it's a miracle. Es ist ein Wunder. It is a miracle that the line continued. Es ist ein Wunder, dass diese Linie weitergegangen ist. That's a miracle. Das ist ein Wunder. And then the fact that I competed and won the lotto. Und dann, dass ich diesen Wettkampf gewonnen habe und im Lotto gewonnen against habe. Against 100 million brothers and sisters. Gegen 100 Millionen Brüder und Schwestern. I exist. Ich existiere. Wow. Wow. Why am I here? Warum bin ich hier? If I wasn't born. Wenn ich nicht geboren wäre. Would everything else exist? Würde alles andere existieren? What would it be like? Wie wäre es dann? If all of the kingdom of God came. Wenn das ganze Königreich Gottes kommen würde. And I wasn't there. Und ich würde einfach nicht dabei sein. Exist. Ich würde einfach nicht existieren. How would they exist? Wie würden die existieren? If I didn't exist. Wenn ich nicht existieren würde. Can they exist if I don't exist? Können sie existieren, wenn ich nicht existieren kann? Doesn't everything exist around me? Existiert nicht alles um mich herum? Isn't it? Nicht? We were created in God's image. Wir sind geschaffen worden in Gottes Bild. So we have this kind of feeling that everything exists around us. Also haben wir dieses Gefühl, dass alles um uns herum geschaffen wurde. We're created in his image. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Adam was called a son of God, the son of God. Adam wurde Sohn Gottes genannt. They said one of the Athenian poets Einer der Poeten oder Gedichteschreiber in Athen sagte, we are his offspring. Wir sind sein Geschlecht. And Paul said, that's right. Und Paulus sagte, ja, das stimmt. We are his offspring. Wir sind sein Geschlecht. So we have this ability, also wir haben diese Fähigkeit, to feel like everything evolves around my world. Dass einfach sich alles um unsere Welt dreht. Yeah, there's people in China today. Ja, es gibt natürlich Leute in China heute. But the center point of the earth. Aber das Zentrum der Welt is right here. Ist genau hier. I don't know why they exist, but they exist. Ich weiß nicht, warum sie existieren. Around me. Aber sie existieren um mich herum. And it's we have this incredible privilege to exist. Und wir haben dieses unglaubliche Privileg. Created in the image of God. Im Ebenbild Gottes geschaffen worden and zu sein. We have the temptation und wir haben diese Versuchung to play God. Gott zu spielen. Because we're so much like him. Weil wir so ähnlich sind wie er. So we become self-willed. Also beziehen wir uns auf uns selbst. And arrogant. Und wir werden arrogant. And we curse people. Oder wir beschimpfen Menschen oder and we live selfishly. Und wir leben in uns selbst. We pull everything into our world. Wir ziehen everything. Alles in unsere Welt. It's all about my es geht world. Nur um mich. Don't you understand? Verstehst du das nicht? It's about my world. Es geht um mich und meine Welt. You are there because of me. Du bist eigentlich nur da wegen mir. Satisfy me. Um meine Bedürfnisse zu befriedigen. I want your money. Ich will deine Frau und dein Get Geld. Get out of my way. Geh aus meinem Weg. I have no time to wait in this traffic. Ich habe keine Zeit im Verkehr zu warten. Out of my way. Geh mir aus dem Weg. We have this like weird idea that wir haben diese verrückte Vorstellung, everything's about me. Dass alles nur um uns. And yet if I died, und wenn ich sterben würde, the world wouldn't stop. Die Welt würde nicht aufhören, sich zu drehen. They wouldn't stop in China and say, hey, you know what? Rob Prokop died. Und auch in China würde die Welt nicht aufhören, sich zu drehen, nur weil Rob Prokop gestorben go on. Ist. Wir können weitermachen. Because our world exists for him. Weil unsere Welt durch seine existiert. It's a strange thing. You exist. Du existierst. Das ist komisch. But why? Aber warum? Who are we? Wer sind wir? We are creatures created in God's image. Wir sind Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Where did we come from? Woher sind wir gekommen? Well, I came from my dad. Ich bin von meinem Vater gekommen. And his grandfather. Und seinem Großvater. But God created the first man. Aber Gott hat den ersten Mann geschaffen. We came from God. Wir sind von Gott gekommen. Why are we here? Warum sind wir hier? To bring glory to God. Um Gott Ehre zu geben. To get to know him. Um ihn kennenzulernen. And very important. Und sehr wichtig. To enjoy him. Um ihn zu genießen. To enjoy God. Um Gott zu genießen. To be part of his family. Teil seiner Familie zu sein. To experience his glory. Um seine Herrlichkeit zu erfahren. His grace, seine Gnade, all of his goodness, alles, all seine Güte. So, how shall we live? Also, wie sollen wir leben? 1 Corinthians 13:13. 1. Korinther 13, Vers 13. By faith, im Glauben, by hope, in der Hoffnung, and by love, und durch die Liebe. Where are we going? Wohin gehen wir? Well, we're going to be with God. Naja, wir gehen Richtung Gott. Wir werden mit ihm sein. Jesus said, "Don't let your heart be troubled." Jesus sagt, sorgt euch nicht. You believe in God? Glaubt an mich. Believe in me. Glaubt an Gott. In my father's house. In im Haus meines Vaters. There are many mansions. Gibt es sehr viele Wohnungen. If it wasn't so. Wenn es nicht so wäre. I wouldn't have told you. Hätte ich es euch nicht so gesagt. But I'm coming back for you. Aber ich komme zurück für euch. I'm going and I'm coming back. Ich gehe, aber ich komme wieder. So you can be with me. Damit du mit mir sein kannst. Forever. Für immer. And that's the gospel. Und das ist das Evangelium. And this is our experience. Und das ist unsere Erfahrung. And the Holy Spirit wants to open our minds. Und der Heilige Geist möchte uns dafür öffnen. Ephesians 1:18. Epheser 1:16. Paul prayed, I pray that the eyes of your understanding would be opened. Paulus hat gebetet, dass sich die Augen öffnen sollen. Enlightened. Dass sie ins Licht kommen sollen. That I have perspective on who I am. Dass ich eine Perspektive bekomme, wer ich bin, where I came from, woher ich komme, why I'm here, warum ich hier bin, how to live, wie ich leben soll, and where I'm going. Und wo ich hingehe. If this is true, wenn das stimmt, and we know it's true, und wir wissen, dass es stimmt, how shall we live? Wie sollen wir dann leben? For ourselves. Für uns. 2. Corinthians chapter 5, 2. Korinther 5. Verse 14. Vers 14. I am controlled by God's love. Ich bin ganz eingenommen von Gottes Liebe. Verse 15. Vers 15. We conclude that one man died for all. Ein Mann ist für alle gestorben. So we who are still alive. Also damit wir, die wir noch leben, should not live for ourselves. Nicht für uns selbst leben sollen. That's the challenge. Das ist die Herausforderung. To live my life. Das mein Leben zu leben. The song that we heard during the video. Das Lied, das wir gehört haben während dem Videoclip. I've been singing that in my car all week. Ich habe das die ganze Woche im Auto gesungen. I'm living my life for you. Ich lebe mein Leben für dich. I'm giving everything to you. Ich gebe dir alles. Not holding back. Ich halte nichts zurück. But every part, aber jeder Teil, I'm giving it all to you. Ich gebe dir jeden Teil von mir. Don't you want to just live like that? Möchtest du nicht auch so I'm leben? Living my life for you. Ich lebe mein Leben für dich. Hello? Hallo? Can't talk, I'm singing. I'm living my ich kann nicht life reden, ich singe gerade. I'm living my life for you. Ich lebe mein Leben für dich. I'm giving everything to you. Ich gebe dir mein Alles. Not holding back. Ich halte nichts zurück. Aber jeder Teil von mir. I'm giving it all to you. Ich gebe dir alles von mir. I just want to live like that. Möchtest du nicht and so leben? And the Holy Spirit just bears witness. It's all true. Dass der Heilige Geist nicht ständig Zeugnis gibt. Oh my gosh, I see it. I see it. Ich sehe es. Ich sehe es. I get it. Ich checke es. Wow. Maximum joy. Es gibt nicht mehr Freude. And then the flesh comes in. Und dann kommt das Flash. I was downstairs working in the basement singing away. Ich war im Keller unten, habe gesungen. I went up the ladder to open that window. Ich bin die Leiter raufgeklettert, um ein Fenster aufzumachen. Going up the ladder and boom. Ow. Bin die Leiter rauf und habe mir den Kopf angehaut. A big like 10 centimeter screw coming out of the ceiling. Da war eine Schraube, die circa 10 cm aus der Wand raus. Big fat thing right from the hell, you know? Eine dicke, fette thing. Schraube. Like, where'd that come from? Wo ist das hergekommen? Boom! Ah! The next 15 seconds? Die nächsten 15 Sekunden? I was not in the spirit. Ich war, oh my war ich nicht im Heiligen Geist. The things that came out of my mouth. Oh my. Die Dinge, die aus meinem Mund rausgekommen sind. Oh Lord Jesus. Thank you for your mercy. Vielen Dank für deine Gnade. You know, mercy is like having a spiritual liver. Gnade ist so wie eine spirituelle Leber zu haben. Barmherzigkeit. It's like a liver. It just cleanses me all the time. So wie eine Leber. Sie reinigt sich. Reinigt mich. I couldn't live one minute without mercy. Ich könnte nicht eine Minute ohne Barmherzigkeit leben. Like taking my liver out of my body. Es ist so wie die Leber aus meinem eigenen Körper rauszunehmen. Die. Da würde ich sterben. Of my own sin. An meiner eigenen Sünde. But we live by his mercy. Aber wir leben durch seine Barmherzigkeit. And we live by his grace. Und durch seine Gnade. Mercy just keeps cleansing us. Und Barmherzigkeit, die reinigt uns so immer that wieder. I can live my life for him. Damit ich mein Leben für ihn leben kann. Despite me. Obwohl ich despite bin, myself, obwohl ich bin, I can take full advantage of his mercy. Ich kann einfach seine Gnade, boom, seine Barmherzigkeit vollständig in Anspruch nehmen. It hurt, man. Es hat wehgetan. I said, God, forgive me. Gott, vergib mir. God, there's nobody here. Ah, es ist niemand hier. Whew. Okay, let's snap out of this and just move on. Forgive me, let's go on. Vergib mir und lass uns einfach weitermachen. And live my life for him. Und mein Leben für dich leben. I think I'm done. Ich glaube, ich bin fertig. I hope you're encouraged in who you are. Ich hoffe, du bist ermutigt in dem, wer du bist. Hope it gives you a sense, wow, I exist. Und ich hoffe, du freust dich darüber, dass ich existiere. It is such an awesome privilege. Es ist so ein Privileg. Don't throw it away. Schmeiß es nicht weg. Live your life for him. Lebe dein Leben für ihn. Your existence came from him. Deine Existenz kam von it is the greatest treasure that you could possibly have received. Er ist der größte Schatz, den du bekommen hast können. Your existence. Deine Existenz. And your salvation in Christ. Und deine Rettung in Christus. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. For this evening. Für diesen Abend. That we exist. Dass wir existieren. That we're sitting here. Dass wir hier sitzen. Year 2011. Im Jahr 2011. August. August. Sunday evening. Sonntagabend. We're breathing. Wir atmen. And we're thinking. Und wir denken. And we're feeling. Und wir fühlen. We're feeling really good right now. Wir fühlen uns gerade sehr wohl. In your presence. In deiner Gegenwart. It's a little bit hot, but it's okay. Es ist ein bisschen heiß, aber es ist okay. Thank you for existence. Vielen Dank für unsere Existenz. And one day when we see you, und eines Tages, wenn wir dich sehen, we will just be so in awe. Wir werden so staunen, of who you are, wer du bist, and that we have existence. Und dass wir existieren. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. You don't have a relationship with God. Du hast keine Beziehung mit Gott. It starts with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. As Paul said, wie Paulus gesagt hat, that we would repent, dass wir umkehren. We'd be honest about our life, und dass wir ehrlich sind über unser Leben. About how short we fall, wie wenig wir selbst tun können. About how much selfishness comes out of us, wie viel Egoismus in uns steckt. That we'd turn to God. Dass wir uns zu Gott drehen. Maybe you want to turn to God tonight. Und vielleicht möchtest du dich heute zu Gott drehen. It starts with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. But you've got to speak it. Du musst es aussprechen. Pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Wow. Wow. Who are you? Wer bist du? Come into my life. Komm in mein Leben. And forgive me. Und vergib mir. Through your son Jesus. Durch deinen Sohn Jesus. Say that name, Jesus. Sag diesen Namen, Jesus. Let's all say the name. Lass uns alle diesen Namen sagen. Jesus. Jesus. God, come into my life. Gott, komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I can understand. Dass ich verstehen kann. Who I am. Wer ich bin. Where I'm from. Woher ich komme. Why I'm here. Warum ich hier bin. How to live. Wie ich leben soll. And where I'm going. Und wo ich hingehe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.